In Tröglitz herrscht Kaiserwetter. Die Sonne scheint, strahlend blauer Himmel. Wenig erinnert noch an die aufgeheizte Stimmung im Frühjahr 2015. Aber die zerstörte Flüchtlingsunterkunft in der Ernst-Thälmann-Straße steht wie eine offene Wunde mitten im Ort. Die angekohlten Dachbalken sind immer noch mit einer grauen Plane abgedeckt. Damals versprach Sachsen-Anhalts CDU-Ministerpräsident Rainer Haseloff schnelle Aufklärung. Alle zur Verfügung stehenden Ressourcen werden eingesetzt, um dieses gemeine Verbrechen aufzuklären. Weil es für uns nicht nur Verbrechensbekämpfung heißt, sondern hier geht es um die Demokratie. Kurz nach dem Brandanschlag wurde die Sonderkommission Kanister mit 22 Beamten eingerichtet. Doch die stellte vor 2 Monaten ihre Ermittlungen ein. Die Täter wurden nie gefunden. Ex-Bürgermeister Markus Niert schaut zerknirscht. Er wohnt im alten Dorf Kernburtschütz, einem Ortsteil von Tröglitz. Wir treffen uns in seinem Wohnzimmer. Eigentlich wollten wir mit ihm gemeinsam durch den Ort gehen, doch das traut sich Niert nicht. Gar nicht, mache ich mit niemandem mehr, geht nicht. Das ist Selbstmord. Das ist emotionaler Selbstmord. Zu oft musste er schon Beleidigungen erleben, erzählt der 47-Jährige. Die ständigen Vorwürfe, er sei mediengeil, er habe das Dorf um die Ruhe gebracht. Er kann und will es nicht mehr hören. Also mir persönlich geht's eigentlich nicht so gut. Es ist so ein starkes Ringen noch da, wo ich merke, dass viele Sachen immer wieder hochkommen. Ich bin immer noch in so einem Trauerprozess, weil ich merke, das, was ich so an Heimatgefühl entwickelt habe, ist vieles weg. Und wie geht es weiter? Wie groß ist die Gefahr, die wirklich da ist? Ex-Bürgermeister Niert fühlt sich isoliert. Er werde von den Menschen im Ort gemieden, sagt er. Jetzt hat er sich seinen ganzen Schmerz auf 215 Seiten von der Seele geschrieben. Brandgefährlich, wie das Schweigen der Mitte die Rechten stark macht, so der Titel des Buches, das jetzt auf den Markt kommt. Der Brandanschlag auf die geplante Flüchtlingsunterkunft, der grölende Mob vor seinem Privathaus, der fehlende Rückhalt in den eigenen Reihen, alle diese Ereignisse seien nicht aufgearbeitet worden, beklagt er darin. Denn eine Wunde, die da ist, die muss erstmal gesäubert werden, der Schmutz muss hinaus. Man kann nicht, wie es andere sich und viele im Ort vielleicht wünschen, einfach schweigen und so lassen, sondern es mag für beide Seiten nochmal wehtun, aber es muss benannt werden, was war, damit kein fauler, sondern echter Friede entsteht im Ort. Während Markus Niert erzählt, reibt und knetet er unentwegt seine großen Hände. Niert ist aufgeregt und berichtet, dass er bis heute Hassmails und Drohungen bekomme. Ihm auf der Straße offen der Stinkefinger gezeigt werde. Man hat ihm und seiner Frau Susanna gar Fäkalien zugeschickt. Derzeit kursieren Gerüchte, dass die NPD, nachdem bekannt wurde, dass Niert ein Buch über die Ereignisse in Tröglitz geschrieben hat, wieder mobil machen wolle. Das Landeskriminalamt will es nicht bestätigen, antwortet aber erstaunlich schmallippig auf die Nachfrage. Und in Tröglitz selbst wollen auch sich die wenigsten zu ihrem ehemaligen Bürgermeister äußern. Nee, die einen denken so, die anderen denken so und da hat sich das. Das war nicht der richtige Mann, weil er es alles hochgeputscht hat. Wir können das sowieso nicht ändern, ne? Wir sind froh, dass Ruhe reingekommen ist. In Tröglitz bekamen bei der Landtagswahl im März die Rechtspopulisten von der AfD 32%, die NPD 5,5% der Stimmen. Damit haben die Rechten, rechnet Niert vor, fast 40% bekommen. Seine Stirn legt sich in Falten. Das habe er vor Jahren nicht für möglich gehalten, sagt er. Eine Abrechnung soll sein am Montag erscheinendes Buch nicht sein, sagt er, eher die Suche nach Antworten auf Fragen, die ihn seit einem Jahr quälen. Dass wir nicht verstanden haben, warum schweigen die Menschen, als sie persönlich dann angegriffen wurden, als die Morddrohung kam, dann waren viele der alten Beziehungen auf einmal stillgelegt, die Leute melden sich nicht mehr, vom CDU-Politiker bis hin zum Nachbarn. Keiner fragte nach, wie geht's dir eigentlich, Markus, mit den Morddrohungen? Das zarte Pflänzchen der Demokratie, so Niert's Resümee, im sachsen-anhaltischen Tröglitz ist es nach 1989 nie zum Blühen gekommen. Also, dass die Kommunalpolitiker mutig als Vorbild vorangehen und Politik diskutieren und gestalten, das hat gefehlt. Man hat sich auf das Verwalten, auf das Aufteilen von Geldern konzentriert. Doch Niert räumt auch eigene Fehler ein, dass er beispielsweise 2014 im Gemeindeblättchen eher abfällig von, wörtlich, Asylanten schrieb. Zum Beispiel einen Satz habe ich geschrieben, keiner will sie, ich eigentlich auch nicht, aber sie sind da. Früher wollte er das nie kommentieren, Nachfragen dazu ließ er unbeantwortet. In seinem Buch erklärt sich Niert nun zum ersten Mal. Eine Aussage, die er so nicht nochmal schreiben würde, kaltherzig. Ein lieblos hingeschriebener Satz bekennt Niert. Willst du ein bisschen Kaffee haben? Ja. Noch wohnen die Nierz in Tröglitz, doch wie lange noch, das wissen sie nicht. Ein Drittel der Einkünfte seien seit den Ereignissen 2015 weggefallen, erzählt er, für ihn als Trauerredner und seine Frau, die eine Tanzschule betreibt. Die Nerven sind aufgebraucht. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte man schon längst die Koffer gepackt. Doch seine Frau Susanna will bleiben, sich durch die Rechten nicht vertreiben lassen. Am Eingang ihres gemeinsamen mittelalterlichen Hofs in Tröglitz hängt ein gerahmter Sinnspruch. Zu Hause ist, wo die Liebe wohnt, wo Erinnerungen geboren werden, wo Freunde immer willkommen sind und jederzeit ein Lächeln auf dich wartet. Ist das noch sein Tröglitz? Der siebenfache Vater weiß keine Antwort.